eine klassische Literaturverfilmung von Luchino Visconti oder Sergei Bondarchuk, denkt man, zu Beginn der episch angelegten Buddenbrooks. Regisseur Heinrich Brilleur setzt in seinem ersten reinen Spielfilm ganz auf elegante Kamerabewegungen, stilvolle Interieurs, eine gediegene Ausstattung und prachtvolle Kostüme. Auch die Darstellerriege kann sich sehen lassen. Da sind Armin Müller-Stahl als Familienoberhaupt Jean Buddenbrook, Iris Berben als seine Ehefrau Betsy oder aber der Newcomer Marc Waschke als Sohn Thomas und die etablierten Jungstars August Diehl und Jessica Schwarz als die beiden Problemkinder Christian und Toni. Die Buddenbrooks sind eine klassische Lübecker Kaufmannsfamilie Mitte des 19. Jahrhunderts. Da zählt vor allem das Geschäft. Das muss auch die Tochter Toni erfahren, als ein Mann um ihre Hand anhält, den sie nicht ausstehen kann. Du bist jetzt alt genug. Es ist die Gelegenheit, dein Glück zu machen. Und für die Firma Buddenbrook? Nein. Wäre dein Ja-Wort. Niemals. Jetzt vergreifst du dich aber im Ton. Er ist mir widerlich. Verstehst du? Schau, Tom wird einmal die Firma übernehmen. Und eine Heirat mit einem Kaufmann ist für dich der vorgeschriebene Weg. Ja, das weiß ich. Aber ausgerechnet grünlich. Schon diese Warze. Und wie er redet. Toni wird sich fügen und es ist der Beginn des Abstiegs der Buddenbrooks, den Heinrich Brilleur minutiös filmt. Auf die Opulenz des Beginns folgen strenger komponierte Bilder in immer düsteren Farben und die letzte halbe Stunde ist dann sehr melancholisch geraten. Heinrich Brilleur ist Literaturwissenschaftler und Thomas Mann-Experte. Im Interview kann er ganze Passagen aus dem Buch und dem Film zitieren. Da kann eine Antwort schon einmal bis zu 10 Minuten dauern. Warum er aber das Wagnis eines Spielfilms einging, erklärt er so. Sollte man nochmal Thomas Manns Biografie erzählen vor der Zeit der 20er Jahre. Und dann gab es plötzlich die Möglichkeit, die Rechte der Buddenbrooks zu bekommen. Dann wurde es plötzlich veröffentlicht und ich wusste, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es lange nicht mehr machen. Und der Erfolg von Speer, der Erfolg von den Manns haben mich einfach vor die Tür gestellt, dass die Möglichkeit da war und ich da durchgehen konnte. Und wenn sich so eine Gelegenheit bietet, darf man sie im Leben nicht vorübergehen lassen. Wie so oft bei teuren Literaturverfilmungen bleibt die Kritik nicht aus. So werfen einige Feuilletonisten Brilleur eine reine Bebilderung vor. Dieser Vorwurf ist jedoch nur teilweise berechtigt. Auffallend ist, dass Brilleur gegen Ende seines Mammutwerks ein wenig die filmischen Ideen ausgehen. Das große Sterben, das romangetreu inszeniert wurde, hätte man auch knapper und prägnanter umsetzen können. Das große Plus sind die Schauspieler und ein großartig aufgelegter Armin Müller-Stahl, der die deutsche Großproduktion mit seinen Hollywood-Filmen vergleicht. Gemessen an Amerika ist das hier ein ganz kleiner Film. Also der große Film ist zwischen 200 und 300 Millionen. Mir hat mir keine Auskunft gegeben, wie teuer der wirklich ist. Sie gehen sozusagen von einer Möglichkeit, alles auszuprobieren in einer Szene, was auszuprobieren ist. Die Kamera, die ändert unentwegt den Blickpunkt. Und der endliche Film wird dann am Schneidetisch komponiert. Hier machen wir auch keinen Fernsehfilm, sondern einen Spielfilm. Aber wir haben keine Zeit. Wir haben die Buddenbrooks gedreht, wie man eigentlich eine Serie dreht. Armin Müller-Stahl gibt aber auch zu, lange gezögert zu haben, weil ihm die Figur des Jean Buddenbrook eigentlich zu einseitig war. Eine dankbarere Rolle hatte August Diehl als Christian, der sich nicht der Familiendoktrin unterwirft, ein Lebemann und Schuldner wird und mit einer einfachen Schauspielerin zusammenlebt. Die große Überraschung ist Iris Berben als Betsy, die versucht auch nach dem Tod ihres Mannes, die auseinanderbrechende Familie zusammenzuhalten. Iris Berben spielt diese Frau als eine Bewahrerin der konservativen Werte so überzeugend und zeitlos, dass man sie gerne öfter wieder auf der großen Leinwand sehen möchte. Im Gespräch ist sie erfrischend uneitel und stolz auf das Erreichte. So war das, dass man ein Buch stemmen muss, ein Buch, was einfach eine Biografie hat, nämlich die Biografie bereits dreimal verfilmt worden zu sein, ein Nobelpreisträger in unterschiedlicher Wahrnehmung von den Menschen, die es gelesen haben oder lesen mussten. Ich kenne das als Pflichtlektüre, in der ich es wirklich als Zumutung, wenn Sie so wollen, ich kam nicht rein und heute weiß ich es, oder was heißt heute, aber Jahre, Jahre später merkst du dann erst, wie sehr man auch diese Sprache vermisst, in ihrer Genauigkeit nämlich. Und insofern, das waren ja ganz viele Berge, die wir da hatten und ganz viele Hürden, die wir nehmen mussten. Aber mutige Leute wie ein Brilleur und mutige Leute wie Produzenten, die sagen, wir gehen damit ins Kino. Kaum einer vermag vorauszusagen, ob die 16 Millionen Euro teure Buddenbrooks-Verfilmung die hohen Kosten wieder einspielen wird. Heinrich Brilleur ist natürlich nicht Visconti oder Bondarchuk. Aber auch wenn dieser Film nicht durchgehend überzeugen kann, ist es wichtig, dass das deutsche Kino sich auch wieder an epische, filmische Herausforderungen wagt, um international mitzuhalten und nationale Standards zu setzen.